schwarz-weiß rot, für unser Land Sieg oder Tod. Patrioten im Kampf der Freiheit, wow. Schwarz-weiß rot ist unsere Fahne, der Sieg ist nicht mehr weit. Patrioten im Kampf der Freiheit, wow. Schwarz-weiß rot ist unsere Fahne, der Sieg ist nicht mehr weit, nicht mehr weit. Wir wollen Frieden, wir scheißen auf euch und eure Intrigen, für unsere Ideale und unser Recht. Skin ins Vaterland, hart und gerecht. Patrioten im Kampf der Freiheit, wow. Schwarz-Weiß-Rot ist unsere Fahne, der Sieg ist nicht mehr weit. Patrioten im Kampf der Freiheit, wow. Schwarz-Weiß-Rot ist unsere Fahne, der Sieg ist nicht mehr weit, nicht mehr weit. Wofür wir stehen, Sturmtruppen nie untergehen, das Vaterland.